Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio, unserer Telefon-Live-Talk-Show hier. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, wir haben kein festes Thema, dann könnt ihr das machen. Ihr müsst nur ganz einfach diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111, oder ihr faxt mir auch ganz keck unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist der Dirk, und Dirk ist 27 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo Dirk. Weswegen hast du mich angerufen? Tjo, mein Problem oder beziehungsweise mein Thema ist, dass letztes Jahr im Dezember hat sich meine Freundin von mir getrennt. Mhm. Ich bin zwar einige Zeit hinterhergelaufen, habe einiges getan. Mhm. So, habe denn, wo ich dann drüber einigermaßen drüber weggekommen bin, denn eine Zeitungsannonce aufgegeben. Mhm. Hat sich denn jemand gemeldet, die habe ich dann natürlich kennengelernt. Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? Jawohl, und 6 Jahre war ich mit ihr zusammen. 6 Jahre? Ach, dann hast du es aber schnell überwunden. Wir haben jetzt gerade mal 1. Mai. Ja, ich habe es noch nicht ganz überwunden. Ja, also du hast dann eine Zeitungsannonce aufgegeben, als der heftigste Schmerz vorbei war? Jawohl, so. Mhm. Und es hat gleich von Anhieb gut geklappt alles. Ja, jetzt ist er schwanger. Halt, nicht so schnell. Ich habe eine Zeitungsannonce aufgegeben und nun ist er schwanger. Gut. Das heißt, eine Schöne hat angebissen. Jawohl. Also haben wir uns schnell kennengelernt. Sofort, wie hast du die, mein Gott, jetzt werden ganz viele Männer denken, hat der ein Glück. Wie hast du denn die Zeitungsannonce formuliert? Boah, kann ich jetzt nicht mehr genau beantworten. War es denn eine seriöse Annonce oder war es so ein bisschen Schmuddelkram? Nö, so nach dem Motto, es war glaube ich so, suche eine nette Sie oder so nach großer Enttäuschung. Sensibler junger Mann von 27 Jahren sucht eine Frau mit inneren Werten und sowas. Jawohl. Genau. Okay, also direkt angebissen, Liebe auf den ersten Blick quasi. Liebe auf den ersten Blick, das fing schon am Telefon an. Direkt losgelegt und nun ist sie schwanger. Jawohl, trotz Pille. Trotz Pille. So, und ich habe vor gut 2 Tagen oder beziehungsweise gestern habe ich ja erfahren bekommen von meiner Mutter, dass meine Ex-Freundin schwanger ist. Wie, die ist auch schwanger jetzt? So, und ich weiß jetzt aber nicht genau, ob nun von mir oder von ihren neuen, sie hat jetzt auch seit gut 1 bis 2 Monaten neuen. Ja. Und beziehungsweise, ich bin mir permanent nicht sicher, weil sie im Dezember schon so gesagt hat, sie fühlt sich schwanger und hin und her. Also es könnte, schon öfters getan hat. Es könnte sein. Es könnte durchaus möglich sein. Ich weiß nicht, in welchem Monat. Jetzt kann es also absolut keine Ahnung. Heftigsten Fall kann es sein, dass jetzt zwei so Frauen... So maximal so 4. Wie? Wenn von mir, müsste sie so Pi mal Daumen im 4. sein. Ja, es könnte also in der heftigsten Variante sein, dass 2 Frauen von dir derzeit schwanger sind. Jawohl, und genau. Und du fast mit einem Schlag dann 2-mal Papa wirst bald. Genau, nur auch das Problem ist, sie hat es meiner Schwester gesagt und ich soll es permanent nicht wissen. Dann würde ich das auch der Schwester des Betroffenen erzählen, ja. Nein, sie hat es meiner Schwester erzählt. Das habe ich schon verstanden, ja. Aber dass sie schwanger ist. Aber du sollst es nicht wissen. Und ich soll es nicht wissen. Ja, und meiner Schwester hat es meiner Mutter erzählt. Na klar, so sind ja die Schwestern. Ich habe von ihr erfahren. Wieso erzählt sie das denn dann deiner Schwester? Keine Ahnung, weil sie kommt öfters noch zu meiner Schwester. Mhm. Ich habe ja so weiter mit ihr keinen Kontakt. Und warum sollst du das nicht erfahren? Ich weiß es absolut nicht, keine Ahnung. Wäre es denn dann nicht mal klug von dir, du hast es ja erfahren, dass du dich einfach mit ihr mal in Verbindung setzt und dass ihr wie 2 erwachsene Menschen miteinander mal redet? Kann man leider nicht. Das geht leider absolut nicht, seid dass ihr man so mit ihr reden kann. Ich habe so oft schon probiert, Briefe geschrieben, hingegangen, geklingelt, um noch einiges anderes zu klären. Aber jedes Mal wird mir die Tür vor der Nase zugehauen. Mhm. Aber nun ist ja eine besondere Situation. Vielleicht, ja, vielleicht, und beziehungsweise, ich möchte jetzt auch nicht meine Schwester oder sonst jemanden reinreiten. Ja, nur gut, was heißt reinreiten? Das ist doch nun keine schlimme Nachricht. Oder es ja, ist, das nicht. Es geht doch um etwas, was sehr Wichtiges und Grundsätzliches. Was ist der Ich weiß permanent nicht, ob das nun von mir ist. Ich möchte zwar auch Gewissheit haben, es kann durchaus möglich sein. Dirk, ich kann dir das nicht sagen, ob das Kind von dir ist. Das ist ja logisch. Das musst du schon selbst rausfinden. Und wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich, nachdem ich das jetzt erfahren habe, wäre ich so nervös und so wibbelig. Ja, dass bin auch, ich auch. Ja, auch wenn ich schon schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit der Frau von wegen, die will mit mir keinen Kontakt haben, würde ich es nochmal versuchen. Und würde auch sagen, ich will gar nicht die ganzen alten Kamellen wieder aufwärmen. Ich will mit dir jetzt über deine Schwangerschaft reden und darüber reden, ob ich der Vater bin und wie wir das beide gemeinsam hinkriegen. Und ob wir uns vielleicht irgendwie arrangieren. Darum, das ist auch wichtig jetzt. Ja, es gibt aber absolut keine Möglichkeit, mit dir zu reden. Hast du es denn schon versucht? Jetzt auf dieses Thema bezogen nicht. Eben. Auf dieses Thema bezogen habe ich es noch nicht versucht. Eben, Dirk. Und das würde ich an der Stelle wirklich mal ganz, ganz schnell machen. Ja, nur ich weiß, wie sie ist. Ja, nun versuch es doch erstmal. Ich habe keine Chance, mit ihr vernünftig zu reden. Ja, nur versuch es. Sie hat auch damals, wo sie sich von mir getrennt hat, nur weil ich ihr einmal was vorgeworfen habe, was sie mir auf gut Deutsch gesagt die ganzen 6 Jahre vorgeworfen hat. Dirk, mag ja alles sein, dass ihr beide euch auch so verhakt habt miteinander, dass man gar nicht mehr reden kann. Das kennt man ja. Ja, ja. Aber es kann ja wirklich sein, dass durch diese neue Situation der Schwangerschaft, das berührt ja Menschen auch, dass sie das auch in einer gewissen Weise natürlich berühren wird, auch was eure Geschichte anbelangt, dass sie vielleicht doch bereit ist. Versuch es doch einfach mal. Wenn es dann auch nicht gelingt, dann muss man neue Dinge überlegen. Aber den ersten Schritt musst du jetzt nochmal machen. Und wenn du Sorge hast, dass sie dir das Telefon auflegt, dann schreib kurz ein paar Zeilen, dass du das erfahren hättest. Und ja, ich habe ja nicht mal ihre neue Telefonnummer. Nicht mal die kriege ich zu erfahren. Ja, aber du weißt, wo sie wohnt. Ja, ja. Ja gut, das weiß ich. Schreib einen Brief, schick hin und warte ab, wie sie darauf reagiert. Ich habe auch schon so oft Briefe geschrieben gehabt, die selber im Postkasten reingesteckt. Ja, gut. Und lass mal jedes Mal... Ja, das sind aber alles alte Geschichten, als es um eure Beziehung ging. Jetzt geht es ja um was ganz anderes. Nehmen wir mal an, du wärst der Vater. Was würde das denn für dich bedeuten? Tja, was würde das für mich bedeuten? Tja, kann ich selber nicht so beantworten. Na. Das weiß ja nicht mal jetzt meine jetzige Freundin. Ja. Das weiß sie ja nicht mal. Ja. Und ich weiß eigentlich nicht, ob ich ihr das jetzt so sagen soll. Ich finde schon, dass du dazu verpflichtet bist, wenn es klar ist, dass du der Vater bist, dass du sagen musst. Sonst verrennst du dich ja da in eine ganz neue, komplizierte Lügengeschichte mit der neuen Freundin. Und ich hätte mir auch eigentlich jetzt gewünscht, was? Wieso? Hast du gerade gefragt, wieso? Nein, ja, habe ich gesagt. Ja. Und ich hätte mich eigentlich auch gefreut, wenn du jetzt gesagt hättest, wie aus der Pistole geschossen, na gut, wenn es mein Kind ist, dann will ich auch die Verantwortung übernehmen und dazu stehen. Na? Ja, dazu stehen werde ich, auf jeden Fall. Ja. Nur eben praktisch, ich weiß ganz genau, wie sie auch damals zu mir gesagt hat, wenn sie schwanger sein sollte, kriege ich es nicht zu Gesicht. Mhm. Gut. Sie hat zwar erst... Aber du musst dir, dass du dir hinterher keine Vorwürfe machst. Es kann ja sein, dass wenn du jetzt nichts machst, dass in ein paar Jahren du denkst, ach, hätte ich damals doch mal versucht und mach jetzt alles, was möglich ist. Und wenn die Frau dann immer noch zumacht, gut, dann hast du etwas getan. Und das musst du jetzt tun, finde ich, Dirk. Okay. Alles Gute und toi, toi, toi. Vielleicht ist die Freundin ja jetzt doch ein bisschen anders drauf, nachdem sie schwanger geworden ist. Alles Gute. Ich glaube nicht, aber okay. Man muss es versuchen. Genau. Alles Gute, Dirk. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich sage immer so fleißig unsere Faxnummer und dann will ich euch auch ein bisschen mal wieder was vorlesen, was so an Faxen reinkommt. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Auswahl von dem, was hier ankommt. Sonst könnten wir die Sendung ja gar nicht machen als Telefon-Talkshow. Ein Fax von voriger Woche von Martina, 43 Jahre, aus 0421 Vorwahl. Hi Domian, schade. Heute hast du deinen muskulösen Oberkörper versteckt. Im Gegensatz zu gestern. Du sahst in deinem engen T-Shirt einfach sexy aus. Ich musste die ganze Zeit dorthin sehen, vor allen Dingen auf deine Brust. Biete mir diesen Anblick doch bitte öfter. Martina, viele Grüße, Martina, 43 Jahre. So seid ihr Frauen. Wir bemühen uns hier um ernste, tiefe Gespräche. Was macht ihr? Ihr guckt auf meine Brust. Aber es schmeichelt mir natürlich und ich werde dieses T-Shirt gerne demnächst auch nochmal anziehen für dich, Martina, und für all die anderen Frauen auch. Ein sehr süßes Fax von Bianca. Ich lese es mal genauso vor, exakt so, wie es hier steht. Hallo Domian, ich heiße Bianca und bin 13 Jahre alt. Ich finde deine Sendung voll krass. Ich gucke deine Sendung jedes Wochenende. da ich unter der Woche zur Schule muss. Meine Mutter findet deine Sendung auch total krass. Sie guckt deine Sendung jeden Tag. Meine Mutter ist richtig Domian-süchtig. Jetzt wieder zu mir. Was waren eigentlich deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer sind Englisch, Sport, Kunst und Musik. Tschüss. Ja, liebe Bianca, also jetzt ist die Bianca heute Nacht ja nicht dabei, aber die Mama ist dabei. Übrigens, hier steht kein Ort, woher das Fax kommt, das ist 02088. Liebe Mutti von der Bianca, richte der Bianca aus, dass meine Lieblingsfächer in der Schule waren Deutsch, Geschichte und Mathematik. Und schöne Grüße an Bianca und sie soll dann am Freitag wieder bei uns sein. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen weiter. Ach, wie lustig, jetzt habe ich genau hier eine Bianca. Die ist aber ein bisschen älter als 13. Hallo Bianca. Hallo Domian, schönen guten Abend. Hallo, du bist nicht 13 Jahre alt? Nein, 27. 27 Jahre alt. Ja. Bianca. Ja. Über was reden wir? Ja, über ein, eher ernstes Thema. Ja. Und zwar, es geht bei uns bei meinem Mann und mir um Magenkrebs. Mhm. Und also da ich noch so jung bin, mein Mann ist auch sehr jung, 32, ja. Und er hat den Krebs. Ja, wie lange und, schon? Ja, das ist erst seit 2 Monaten festgestellt worden. Wie hat man das festgestellt? Was hat er? Durch eine Magenspiegelung. Aber er hatte Beschwerden schon. Er hatte schon länger Beschwerden. Mhm. Und ich hatte ihm auch immer gesagt, er sollte sich doch untersuchen lassen. Mhm. Aber er ist Marokkaner und schon also von der Philosophie her und von der Tradition hält er nicht so viel von Ärzten. Und also er meinte, er hat immer Tabletten gekriegt, so Magensaftresistente. Und die hatten ihm auch erst geholfen. Und irgendwann klappte das auch nicht mehr und dann hat er noch so einen Test mit Helicobacter zu Hause durchgeführt und ich habe immer gemeckert, das gibt's doch nicht. Ich hatte nämlich, war schon oft krank, ich selber, ich habe Morbus Crohn und alles Mögliche gehabt und ich weiß, dass man also durch Untersuchungen viel Positives bewirken kann und habe ihm auch dazu geraten, aber letztes Jahr hat er sich überhaupt nicht dazu hinreißen lassen und dieses Jahr war es also so schlimm. Also er hat die Beschwerden schon sehr lange. Ja, sehr lange. Und jetzt diese Untersuchung, die das dann, da kam die Diagnose raus, Magenkrebs, war vor 2 Monaten. Ja, genau, genau. Und am 22., also erst hat man ihm gesagt, also die Gastroenterologin, man könnte ihm vielleicht 1/5 des Magens erhalten, wenn es noch relativ klein ist, in einem kleinen Stadium. Und da waren wir schon erstmal geschockt, weil ein 32-jähriger Mann, der jetzt gerade mit seinem Studium zu Ende ist, er hat Biotechnikverfahren studiert und in Casablanca vorher sogar 6 Semester Biologie und ist also jetzt gerade fertig geworden. Sogar in der Woche, wo er schon wusste, dass er Krebs hatte, hat er noch alles beendet, um das auch fertig zu bekommen vor dem Krankenhaus. Ja. Man hatte ihm das mit dem 1/5 des Magens gesagt, da hatten wir uns erstmal aufgeregt. Und also nicht 1/5 wegnehmen, sondern 4/5 wegnehmen. 4/5 wegnehmen, habe ich das eben anders gesagt? Nee, ich stelle es nochmal so heraus. Ja, also 1/5 hätte ihm bleiben können, wenn es noch klein gewesen wäre. Und dann sind wir gleich in die MHH, also eine halbe Woche später Was ist MHH? Die Medizinische Hochschule in Hannover. Mhm. Und da sind wir dann auch sehr schnell, also ist er schnell dran gekommen und dann dachte ich, ja, ich habe ihm dann schon etwas eher, war ich da auf der Intensivstation, habe gewartet, bis er aufwacht und so. Inzwischen ist seine ganze Familie aus Paris gekommen. Die also sind er ist operiert worden? Er ist operiert worden, auch von einem sehr guten Operateur. Ja, wie viel hat man weggenommen von dem Magen jetzt? Alles, man musste alles wegnehmen. Alles, der ganze Magen ist weg. Der ganze Magen und das ist ja auch noch nicht alles, die Milz dazu. Und die umliegenden Lymphknoten. Und zwar hat man insgesamt, normalerweise redet man von 15 bis 20 oder in dem Dreh, man hat ihm fast 100 Lymphknoten entfernt, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren. Und, also das heißt im Klartext, dein Freund, seid ihr verheiratet? Wir sind verheiratet seit 4 Jahren, ja. Dein Mann ist schwerstkrank. Schwerstkrank. Ja. Ist denn der Krebs irgendwo anders auch schon aufgetreten? Ja, das ist es jetzt. Also man hatte dieses Gespräch nach der Operation, das war also so hart für mich. Ich bin da richtig zusammengebrochen, weil ich nun dachte, man würde mir das anders sagen. Man würde sagen, ja, das Stadium war klein, wir haben ihm noch ein bisschen vom Magen erhalten können und jetzt müssen wir abwarten und wir hoffen, dass es nicht wiederkommt. So habe ich es gedacht. Ja. Und so war es eben nicht. Und dann bin ich also total zusammengebrochen. Man hatte auch gesagt, dass er schon so Metastasen hatte über der Bauchspeicheldrüse, dass man die dann freilegen musste und hat man Proben entnommen von der Bauchspeicheldrüse. Die waren Gott sei Dank negativ. Die Milz war auch negativ, aber wie gesagt, von 79 Lymphknoten waren 75 Krebs befallen. Wenn die Ärzte so offen mit dir geredet haben, ja, sehr offen. Was ja eigentlich, finde ich, begrüßenswert ist, haben sie eine Überlebensprognose genannt, haben ja, Sie gesagt? Ja, das ist ja so schrecklich. Also ich dachte auch danach noch, Magenkrebs wäre nicht so schlimm wie Prostatakrebs oder Brustkrebs. Magenkrebs ist ein Krebs, der auch nicht so gut auf Chemotherapie anspricht. Mhm. Und wenn ein großes Stadium erreicht ist, dann wächst der auch sehr schnell. Mhm. Und weil der aus Drüsengewebszellen oder so, das ist also ein bestimmt Adenokarzinom hat er. Haben denn die Ärzte gesagt, dass er eine reale Chance hat? Nein, nein, sie meinen nicht mehr. Und zwar, wir mussten nach der OP, also jetzt war er erstmal nach Hause gekommen, hat natürlich, da er keinen Magen mehr hatte, wahnsinnig abgenommen. Er ist 1,63 groß, hatte vor der OP 48 gewogen. Wie jetzt, ernährt er sich denn jetzt? Tja, jetzt haben wir, da er ja nur noch Durchfälle hatte durch diesen Magenverlust, das geht ja alles gleich in die in den Dünndarm rein, den hat man hochgenäht an die Speiseröhre, hat er jetzt so abgenommen, dass eine künstliche Ernährung stattfinden musste. Und zwar kommt jetzt immer, also nicht täglich, aber es war anfangs so, dass täglich eine Schwester gekommen ist. Das ist so ein Dienst, der das macht, mit parenteraler Ernährung. Ja. Und da hat man mich auch angelernt. Jetzt muss ich für meinen Mann jeden Tag die Beutel aus dem Kühlschrank nehmen und die Vitamine und das Ganze reinspritzen und Spritzen aufziehen und ihn anschließen. Bianca, das ist ja nur ein dramatischer Wechsel im Leben, der jetzt stattgefunden hat bei euch. Wie nimmt er denn das auf? Weiß er, wie es um ihn steht? Hast du ihm das gesagt? Haben die Ärzte ihm das auch gesagt? Ja, also, Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht weine. Ja, mal durchatmen. Ja. Also er weiß natürlich, weil er hat ja Biotechnikverfahren studiert und weiß also viel mehr als ich. Mhm. Und er ist also wirklich, ich weiß auch nicht, er ist natürlich gegen Selbsthilfegruppen und so, weil von seiner ganzen Tradition her, er ist sehr gläubig und er betet jetzt auch jeden Tag, er ist ja Moslem. Mhm. Ach so. Ja, das denke ich auch, hilft ihm bei dieser ganzen Geschichte, aber er ist also meist einen Tag gut, da kommt vielleicht auch Besuch, da reißt er sich mehr zusammen und wenn wir dann alleine sind, manchmal sehe ich dann, dass er sich auch sehr, sehr schlecht fühlt. Und habt ihr eigentlich auch Kinder? Nein, wir haben keine. Kinder. Das ist auch ein Thema für sich. Aber jetzt ist, wenn man so eine schlimme Nachricht hört, dass der Ehemann, der schlagartig so krank geworden ist, eigentlich keine Überlebenschance mehr hat, haben die Ärzte auch eine Zeitspanne genannt, wie lange er noch zu leben? Also der Operateur, der hat mir ja noch etwas Mut gemacht. Er hatte nach der OP gemeint, wenn wir dieses Jahr schaffen, also er muss erst mal auf die Beine kommen, es könnte sein, dass er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kriegt, weil die freigelegt wurde, das ist aber nicht passiert. Und wenn er dann eine aggressive Chemo macht, dann, und wenn wir dieses Jahr schaffen, dann bestünde ein Hauch einer Hoffnung. Aber jetzt ist es so, wir mussten wir mussten uns jetzt vorstellen wieder in der medizinischen Hochschule und haben auch wieder so eine Skelettzyntigraphie gemacht, wo man Metastasen erkennen könnte und ein CT. Und da ist nichts bei rausgekommen. Da hatten wir uns schon so gefreut, dass man jetzt, man hat immer von einer adjuvanten Chemo gesprochen. Adjuvant heißt also zusätzlich noch, dass man, also wenn noch nichts aufgetreten ist, weiterhin. Aber dennoch haben die Ärzte jetzt irgendwas Negatives gesagt. Ja, und zwar, er wollte gerade über die Adjuvante sprechen, der Professor von der Onkologie. Ja. Und dann hat er nochmal nach den Tumormarkern im Blut gefragt. Mhm. Und normalerweise sind die bei normalen, also gesunden Menschen, kleiner als 37. Mhm. Und vor der OP hatte er schon 2000. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, die wären bei 7000. Und das ist so ein dramatischer Anstieg. Das heißt, es sind im Körper viele Tumore aktiv. Ja, und zwar, er hatte Wasser jetzt, das Einzige, was bei dem CT gefunden wurde, war Wasser. Und da hatte man erst nichts drauf gegeben. Mhm. Aber anhand der Tumormarker, die jetzt so hoch sind, denkt man, dieses Wasser ist nicht postoperativ, sondern tumorbedingt. Also, das sind jetzt viele medizinische Fachbegriffe. Ja, aber ich bin schon fast eine kleine Krankenschwester oder so geworden. Ja, aber ich glaube, ich und alle haben es auch verstanden, dass es deinem Mann wirklich ganz elend geht. Ja. Das ist ganz schlimm alles. Ja. Du hast gerade auch schon gesagt, ich muss jetzt gleich weinen, hast dich dann auch wieder in den Griff bekommen. Gelingt es dir denn, deinem Mann gegenüber so eine Haltung zu bewahren? Oder musst du in seiner Anwesenheit manchmal auch weinen? Und bist manchmal schon, aber weil wir haben uns immer die ganzen Jahre immer alles erzählt. Mhm. Also es war wirklich so, das ist so selten, es war bei uns oder ist bei uns wie so eine Seelenverwandtschaft. Also er merkt sofort, wenn ich traurig bin und umgekehrt auch. Da kann man sich gar nicht verstellen. Ne? Nein, das, nur ich versuche manchmal natürlich ihm auch Kraft zu geben und das gibt mir ja auch Kraft. Also wenn ich merke, ich mache ihn etwas fröhlich oder ich versuche ihn abzulenken oder so. Er ist jetzt im Moment immer zu Hause, ne? Ja, immer zu Hause, außer den Arztbesuchen. Und nächste Woche am Montag soll dann die Chemo angefangen werden, aber aufgrund dieser Tumormarker sagen sie, es ist keine adjuvante mehr, sondern nur noch eine palliative Chemo. Das heißt eine lindernde, lebensverlängernde. Aber das klingt alles so schrecklich. Das heißt ja auch, ich hatte gerade so nach einer Zeitspanne gefragt. Man kann das ja auch gar nicht richtig sagen. Ne? Nein, das ist individuell. Mhm. Aber man hält sich als Kranker und als Angehöriger immer daran fest, dass es immer Einzelfälle gibt, die das geschafft haben. Egal wie, welches Stadium. Bianca, hast du denn einen Menschen, mit dem du, wo du mal so ein bisschen Halt auch findest und wo du dich aussprechen kannst, wenn du mal rausgehst aus der Wohnung? Ja, bis jetzt war es immer mein Mann. Das ist jetzt das Fatale. Also mit ihm kann ich jetzt nicht immer, wenn ich traurig bin oder so, reden. Also es gibt keine, ja mit runter. Es gibt keine Freundin oder keine Verwandte? Doch, ich habe eine Freundin, ja. Die ist auch sehr nett und so. Und die kenne ich noch vom Kindergarten und wir sind sehr eng befreundet. Also ich habe auch eine Therapeutin, die ist jetzt weggezogen. Also ich glaube ja, Bianca, dass du auch nur die Kraft oder die Haltung schaffst, deinem Freund gegenüber ihm zu helfen und ihm Halt zu bieten, wenn du dich ab und zu auch mal so richtig fallen lassen kannst und gehen lassen kannst. Ja, ich weiß. Ne? Und das kann eigentlich nur bei einer anderen Person sein. Ich weiß. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es für solche Fälle auch Selbsthilfegruppen von Angehörigen würde es bestimmt geben. Ja. Nur da habe ich auch wieder nicht so ein gutes Gefühl, weil ich bin auch so ein Mensch, ich will nicht sagen, ich bin genau wie mein Mann, aber ich habe auch letztes Jahr, immer war ich in der Selbsthilfegruppe, weil es mir so schrecklich ging. Ich war sehr krank, ich habe ein falsches Medikament bekommen im Krankenhaus und da hat sich mein Mann immer um mich gekümmert. Und da gebe ich mir auch nicht die Schuld, aber ich denke, das ist Teil der Ursache, dass das letztes Jahr bei meinem Mann aufgetreten ist. Naja, aber das wird nicht die Ursache sein. Das war vielleicht der Auslöser oder so. Also ich würde mal Folgendes vorschlagen, Bianca. Wenn du da auch schlechte Erfahrungen hast und auch so ein bisschen Berührungsängste hast, ich möchte, dass du jetzt mit meinem Psychologen redest. In Ordnung. Mit dem Peter, der sich mit solchen Sachen, Selbsthilfe, Begleitung von Kranken und Schwerstkranken ziemlich gut auskennt. Vielleicht kann er dir doch ein bisschen weiterhelfen und dir auch ein paar Tipps geben. Weil ich glaube, dass wirklich der Grundansatz ist, du brauchst jetzt noch einen anderen Gesprächspartner und um selbst Halt zu finden, musst du dich etwas austauschen und ausweinen auch mal können. Ja, Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich an. Gut, danke schön. Von Herzen dir und auch deinem Mann alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben jetzt die Tanja. Und Tanja ist 26 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Tanja. Dein Thema, weswegen du angerufen hast. Ja, ich habe ein Verhältnis mit meinem Psychologen. Ein Verhältnis mit dem Psychologen, klassisch. Ja. Hast du oder hattest du? Ich hab. Du hast. Ja. Wie lange bist du in der Therapie mit ihm? Sieben Jahre. Und seit 2 Jahren habe ich mit ihm ein Verhältnis. 7 Jahre in der Therapie. Warum bist du damals überhaupt zu ihm gegangen? Was waren die Hauptbeschwerden oder die Beweggründe? Ja, ich habe das Borderline-Syndrom. Das ist sehr schwer zu erklären. Ne? Das sind so Menschen, die zwischen den Welten wandeln und mit sehr vielen Problemen in sich zu kämpfen haben. Das kann man sehr schwer erklären. Müssen wir vielleicht auch gar nicht. Es ist ein sehr komplexes psychisches Krankheitsbild. Ja, genau. Du sagst 7 Jahre in der Behandlung, seit 2 Jahren läuft da was. Wie fing das an? Von wem ging das aus? Von ihm. Von ihm ging das aus? Ja. Das darf es aber eigentlich nicht, ne? Also laufen tut da eigentlich schon länger was, also aber vor 2 Jahren haben wir das erste Mal miteinander geschlafen, aber es hat halt die Jahre vorher, also war so die Anlaufzeit, will ich mal sagen. Also in der Zeit hat sich das alles so Wo habt aufgebaut. Ihr miteinander geschlafen das erste Mal? Bei mir. Bei dir, also nicht bei ihm in der Praxis? Nein, also nicht das erste Mal zumindest. Ach, das gab es aber auch schon mal in der Praxis? Ja. Gibt es da auch noch andere? Ist da eine Sekretärin, eine Sprechstundenhilfe? Ja, oder? Schon, aber das war dann außerhalb der Sprechzeit, also der Sprechstunde. Bist du selbst in einer Beziehung? Hast du Nein. Du bist alleine, bist Single? Ja. Nun stelle ich mir das äußerst problematisch vor, wenn man mit dem Menschen, von dem man eigentlich professionelle Hilfe sucht, wenn man mit dem auch noch emotional so verstrickt ist. Und du bist ja auch in gewisser Weise in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Er ist Psychologe und er soll dir helfen und jetzt bist du auch noch seine Geliebte. Wie gehst du damit um? Ja, also zu Anfang war das für mich sehr schwer, weil ich wusste das zu Anfang überhaupt nicht einzuordnen. Ich habe immer gedacht, ich bilde mir das ein, dass er was von mir will irgendwie und habe gedacht, das wäre vielleicht jetzt rein freundschaftlich oder so. Mhm. Also ich habe das für mich erst begriffen, als wir dann tatsächlich das erste Mal miteinander geschlafen haben. Hat er dir denn eigentlich erstmal so ganz profan gefragt, hat er dir gefallen? Gefällt er dir als Mann? Würdest du ihn, wenn du... Ich liebe ihn über alles. Du liebst ihn über alles. Aha. Und das fing auch schon recht früh an, als du mit ihm in Kontakt kamst, als du in die Stunden gegangen bist? Ja, erst gar nicht. Das kam auch so mit der Zeit erst. Mhm. Als er die ersten Ansätze gemacht hat, hast du es nicht so glauben wollen, sagtest du gerade. Nee, ich hab immer gedacht, das kann nicht sein, das ist mein Arzt. Also es war für mich schon schwer. Und wie gesagt, das hat sich auch über Jahre hingezogen, das Ganze. Und also das fing an, dass er mir das Du angeboten hat. Dann hat er mich irgendwann mal viel später in den Arm genommen. Und dann noch viel später hat er mir dann mal einen Kuss auf die Wange gegeben, irgendwann auf den Mund. Und das hat sich also über Jahre hingezogen. Bis wir vor 2 Jahren das erste Mal miteinander geschlafen haben. Ist er auch Arzt oder ist er ausschließlich Psychologe? Er ist Arzt. Er ist Arzt und Psychotherapeut. Psychiater, um genau Psychiater, ja. Dann habt ihr miteinander geschlafen und jetzt sagst du, ihr habt ein Verhältnis miteinander. Wie sieht denn das aus? Wie oft seht ihr euch? Wie oft schlaft ihr miteinander? Ja, das ist unterschiedlich. Also sehen 1-2 Mal die Woche. Dann aber quasi geschäftlich, dienstlich, ne? Oder? Ja, also ich bin bei ihm in Behandlung ja noch. Mhm. Wie viel Mal in der Woche gehst du? Einmal. Einmal in die Woche zur Behandlung. Also zur Zeit, das ist aber auch immer unterschiedlich. Mhm. Ja, und dann kommt er hier, wenn er es einrichten kann, einmal die Woche zu mir oder wir sind zusammen irgendwie, also er macht auch Gutachten, dass ich da nur mitfahre. Wie Gutachten? Ja, so für gerichtliche... Achso, dann begleitest du ihn, wenn er irgendwo geschäftliche Termine hat. Ja. Ja. Mhm. Aber sonst in der Öffentlichkeit, das gibt es eigentlich nicht. Also ist es eine geheime Beziehung? Ja. Das weiß niemand? Nein. Hat er Familie? Ist er verheiratet? Hat er Kinder, eine Frau, eine Freundin? Also er ist verheiratet und hat 2 Kinder, die auch nur geringfügig jünger sind als ich. Mhm. Wie alt ist er? Er wird dieses Jahr 55. 55. Du bist 26, ne? Sagen wir noch mal. Ja, das ist natürlich auch gewaltig, dieser Altersunterschied. Ne? Dann könnt ihr euch aber so auch in der Öffentlichkeit gar nicht zeigen, dass ihr mal gemeinsam ins Theater mal geht oder ins Kino oder was essen. Das ist immer heikel, oder? Ja. Ihr trefft euch dann fast nur also bei dir zu Hause? Oder wenn er auf Dienstreise ist, dann begleitest du ihn? Ja. Mhm. Also es ist natürlich nicht einfach, ne? Für mich, weil wie ich hätte das auch schon ganz gerne anders. Was ist denn das für eine Situation? Ihr seid intim miteinander, ihr seid ein Liebespaar, ne? Ja. Kann man ja so sagen. Ja. Und dann wanderst du ja einmal in der Woche in seine Praxis und dann ist er plötzlich der Onkel Doktor und du sitzt vor ihm oder wie auch immer ihr da sitzt und du bist die Patientin. Wie fühlst du dich da? Wie macht man das? Er ist für mich eigentlich... Ja, nicht mehr mein Arzt, sagen wir es mal so. Mhm. So zu Anfang war das immer, er ist mein Arzt. Mhm. Das war einfach so, das ging gar nicht anders, das war mein Arzt. Mhm. Und was anderes kam für mich auch nicht in die Tüte irgendwie. Mhm. Und jetzt ist es aber, ja, er ist für mich nicht mehr mein Arzt. Mhm. Er ist für dich ein geliebter Mann. Ja, genau. Warum machst du die Therapie überhaupt bei ihm noch weiter, die psychologisch-psychiatrische Behandlung? Warum ich jetzt nicht zum anderen gehe, oder? Mhm. Weil... Ja, ich gehe 7 Jahre dahin und ich tue mich sehr schwer, Vertrauen zu jemandem anders zu fassen. Mhm. Und er weiß so viele Dinge über mich, die ich sonst niemandem irgendwie erzählen könnte auch. Mhm. Bietet er eure Beziehung denn in irgendeiner Weise eine Perspektive, dass er sagt, ich würde mit dir auch vielleicht irgendwann gerne ganz zusammen sein und das öffentlich machen? Ich denke mal nicht. Sprecht ihr darüber? Ja, wir haben neulich drüber gesprochen. Irgendwie, ich habe natürlich enorme Verlustängste, dass er irgendwann sich mal trennen könnte von mir oder so. Aber trotzdem wollte ich wissen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, dass er mit mir was angefangen hat und so. Und er sagte zu mir, dass er im Laufe der Zeit sich in mich verliebt hat und den Absprung nicht geschafft hat. Und er weiß ganz genau, dass er mir da quasi ja meine Zukunft mit verbaut, weil ich möchte auch mal heiraten, ich möchte eine Familie haben und das werde ich mit ihm wohl nicht haben. Mhm. Und, ach, das sagt er, das wirst du mit ihm wohl nicht haben. Das heißt, das ist gar nee, kein... Nee, so hat er das nicht gesagt, aber irgendwie... Du würdest es aber gerne haben wollen. Du wärst gerne mit ihm richtig zusammen. Ja. Und du, ja, aber ich weiß auch, wenn ich ihn jetzt vor die Entscheidung stelle, dass ich jetzt sage, entscheide dich entweder für mich oder für deine Frau, dass ich da den Kürzeren ziehe. Also gehe ich mal von aus. Mhm. Weißt du, Tanja, ich finde diese Geschichte eigentlich erschütternd, die du mir da erzählst. Ich finde das unverantwortlich, was dieser Mann mit dir macht. Er ist Arzt, er ist Psychiater, Er hat irrsinnig viel gelernt über das Verhältnis zwischen Patient und Arzt. Und er hat dich in eine so komplizierte Beziehung hineingeholt, nur wegen seines sexuellen Triebes, sage ich es mal ganz böse. Ja gut, das ist noch die Frage. Also ich glaube nicht, dass das alleine ist. Weil er weiß ganz genau, dass er mir da quasi, sagt er auch selber zu mir, und er hat auch wirklich selber ein Problem mit. Ich merke das ja. Wieso hat er... Weil er weiß, dass er mir die Zukunft verbaut. Ja, warum tut das denn dann? Schafft aber den Absprung von mir nicht. Also er dass er von mir einfach nicht loskommt. Tanja, das ist ein hocherwachsener Mann, der hochprofessionell eigentlich mit so einer Situation umgehen müsste. Der will mit dir in die Kiste steigen. Und der benutzt ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das bist du ja. Du hast es gerade ja selbst gesagt. Du hast ja richtige Verlustängste, dass er nicht mehr da ist. Nutzt er quasi aus, um sich da noch so eine Gespielin zu halten. Ich sage es bewusst jetzt mal sehr böse. Wie oft habt ihr denn Sex miteinander? Ja, wenn es hochkommt, einmal in der Woche. Naja, immerhin. Immerhin. Er ist verheiratet. Seine Frau ist wahrscheinlich in seinem Alter. Ja, die ist, weiß ich nicht, Mitte, Ende 30. Ach, die ist Mitte, Ende 30. Mhm. Also er geht permanent seiner Frau fremd und hat ein Verhältnis mit einer Patientin. Wenn es schon passiert ist, müsste er so diszipliniert sein und sofort die medizinische Behandlung abbrechen, wenn er das wenigstens täte. Tja. Und du müsstest es eigentlich auch, aber du bist natürlich der schwächere Pol in dieser Situation. Du hast Angst, du hast es gerade beschrieben, du hast ihm so viel anvertraut und hast Sorge, einen anderen guten Arzt vielleicht zu finden. Eigentlich müsstest du auch sofort die Notbremse ziehen. Der nutzt dich doch nur aus, Tanja. Er nutzt dich nur aus. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Das ist natürlich bei mir auch immer irgendwo... Ich sag noch einen Satz. Wenn das wirklich eine große Liebe wäre, dann kann sowas natürlich auch in einem solchen Verhältnis passieren. Aber da muss man schnell klare Verhältnisse schaffen, finde ich, und diese Arzt-Patienten-Geschichte trennen und sich für die Liebe entscheiden. Aber das will er ja alles überhaupt gar nicht. Der will dich einfach nur als Betthasen haben. Ja, ich kann das irgendwie nicht so richtig glauben, dass es das jetzt nur sein soll. Aber es klingt verdammt schlecht und verdammt mies alles, sage ich dir. Du bist eine Patientin, du hast ein hochkompliziertes und schweres Leiden und er nutzt die Schwäche, die damit verbunden ist, nutzt er aus. Er hätte es nicht dazu kommen lassen dürfen. Und wenn es dann passiert ist, hätte er die Notbremse ziehen müssen und sagen, pass auf, wir können kein Arzt-Patienten-Verhältnis mehr miteinander haben. Wir können vielleicht eine Liebesaffäre haben, aber geh zu einem anderen Psychiater. Wir können das nicht mehr machen. Ja, das mag vielleicht sein. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Ja, also musst du, ja, nun gut, aber da kannst du dich ja nun auch, da muss man sich ja nicht mit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Du bist ja auch Herr deiner selbst, Frau deiner selbst, Tanja. Ja, das stimmt. Und eigentlich müsstest du etwas unternehmen. Auch wieder ein kompliziertes Ding. Ich möchte auch, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal redest, der sicher auch aus seiner Fachsicht da noch sehr kompetent was zu sagen kann. Ja. Also von meinem Gefühl aus, Tanja, so schnell wie möglich zumindest diese geschäftliche Beziehung trennen zwischen euch beiden. Und geschäftlich ist es ja, wenn einer Patient ist und ein anderer Arzt. Mhm. Leg mal bitte auf. Ja. Und der Peter, mein Psychologe, ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Alles Gute. Ja. Wiederhören. Tschüss. 1.33 Uhr, nein, ich lüge, 1 Uhr exakt 34 und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir gerne unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir wieder ein festes Thema, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das Thema heißt Überfälle. Seid ihr in eurem Leben schon einmal überfallen worden? Wenn ja, erzählt mir, wenn ihr Lust habt, morgen in der Sendung darüber. So, ein weiteres Fax von Liane aus St. Wendel-Winterbach. Und die schreibt, lieber Domian, ich bin ein absoluter Fan von dir und deiner Sendung und verfolge diese so oft ich kann. Beruflich bin ich in der Touristenbranche tätig. Mein Job fordert mein ganzes Engagement, sodass dass ich es mir leider nicht leisten kann, von der Zeit her deine Sendung zu später Stunde live zu verfolgen. Aber mein Videorekorder steht während der Woche jeden Abend vor dem Zubettgehen auf Bereitschaft. Doch nun zur Sache. Aufgefallen ist mir, dass du in jeder Sendung während einer Pause an der Wasserflasche nüppelst. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, aus dem Glas zu trinken? Meine schon. Liebe Liane, natürlich hat auch meine Mama mir das beigebracht, aus dem Glas zu trinken. Aber das hat so eine schöne alte Tradition mit der grünen Wasserflasche hier bei mir. Diese Sendung gibt es ja nun schon etwas über sechs Jahre. Und damals habe ich das angefangen. Ich bin in die Sendung gegangen mit einer Wasserflasche, weil ich früher, als ich nur im Radio gearbeitet habe, auch immer eine Wasserflasche bei mir habe zur Sendung. Da habe ich mir gedacht, nun gehst du ins Fernsehen und musst du dich ja nicht doll rausputzen. Machst es so wie vorher. Geh mit deiner Wasserflasche dahin und trink mal, wenn du ein bisschen Lust hast zu trinken. Ja, und seitdem mache ich das. Und jetzt käme es mir schon ein bisschen seltsam vor, wenn ich hier mit einem schicken Glas oder einer schicken Tasse sitzen würde. Also es ist Tradition und da muss man das einfach dann auch so hinnehmen. Hallo Domian, ich bin Markus K. aus Minden, aus Nordrhein-Westfalen und ich kann nur sagen, super Sendung. Ich habe schon ein paar Freunde mit meiner Domian-Sucht angesteckt. Ich bin ein großer Fan, mach's gut und weiter so. Dein Fan Markus. Sehr nett von dem Markus, vielen lieben Dank und schöne Grüße nach Minden. Jetzt bin ich verbunden mit Sascha und Sascha ist 42 Jahre alt. Ich grüße dich. Hi Domian. Hallo Sascha. Jürgen. Ja. Du hast so eine tolle Sendung und hast mir tierisch geholfen. Ich habe dir tierisch geholfen. Haben wir uns schon mal unterhalten miteinander? Nein. Nein. Ich bin in die Situation geraten, dass ich also, ich bin jetzt 42, dass ich also vor 2 Jahren meinen neuen Partner kennengelernt habe. Und eigentlich habe ich den Partner durch dich kennengelernt. Durch mich hast du ihn kennengelernt? Ja. Erzähl mal. Total witzig. Ich war also 13 Jahre verheiratet, ganz normal, mit Haus, Hund, Hof, alles Mögliche. Ja. Meine Frau hat sich dann verabschiedet, meinte, einen neuen Partner zu haben zu müssen. Dadurch habe ich also auch Haus und Hof und alles verloren, bin in ein ziemliches Loch gefallen und war total am Ende. Hab dann ab und zu deine Sendungen geguckt und irgendwann hat dann eine Freundin zu mir gesagt, komm, lass uns mal nach Köln fahren, da ist eine schöne Kneipenszene, lass uns mal einen Zug durch die Gemeinde machen. Nicht Miezekatze. Bitte? Meine Miezekatze wurde gerade aufs Telefon. Ach so, ja, das soll sie vielleicht nicht tun. Nun gut, wir sind dann durch Köln gezogen. Ja. In einigen Kneipen gewesen. Ja. Dann sind wir auch in Kneipen reingekommen, wo ein merkwürdiges Treiben war. Erstaunlich viele Männer waren wahrscheinlich. Ja, unheimlich viele. Ne? Es war auch tierisch witzig. Ja. Sind dann irgendwann im Lulu gelandet, in Köln. Das müssen wir dazu sagen, das ist eine sehr große schwule Disco hier in Köln. Richtig. Ein Riesending. Da sind wir dann auch bis morgens um 5 gewesen, sind dann wieder nach Haus gefahren. Lass mich mal kurz zwischenfragen. Warum seid ihr, wenn du diesbezüglich damals offensichtlich keine Ambitionen hattest, überhaupt in die schwule Szene reingegangen? Ich weiß nicht, wir sind da irgendwie reingeraten. Durch die Freundin? Durch die Freundin. Ja. Wir sind also einen Kneipenzug einfach durch Köln gemacht, um mich mal abzulenken. Und dann sind wir da irgendwie reingeraten und ich fand das total witzig. Ja. Du hattest vorher aber nichts mit Männern am Hut? Gar nicht. Hast du nie Sex mit Männern gehabt? Nein. Keine Fantasien? Nix. Gar nichts. So. Ja, und dann fing's an. Nach dieser Kneipentour? Nach dieser Kneipentour kam es mir dann merkwürdig hoch. Kam es mir merkwürdig hoch? Ich war völlig fertig und musste gar nichts mehr mit mir anzufangen. Ja, wie denn? Sind dir irgendwelche Jungs... Ich fand das so interessant. Sind dir Männer aufgefallen und hast du plötzlich bemerkt, dass dir Männer gefallen? Ja, klar. Das hast du in der einen Nacht beim In der einen Nacht habe ich das so erlebt, dass ich also das so irre fand, dass die sich so ganz normal benahmen. Ja. Am meisten hat mir natürlich im Lulu diese komische Perle gefallen, die da in den Riesenabsätzen rumlief, die auch noch beleuchtet waren. Das fand ich ja so super stark. Also das ist ja schon erstaunlich. Im hohen Alter von, wie alt warst du da? 40? 39? 39. Hast du zum ersten Mal das bemerkt, dass da auch was brodelt in dieser Richtung? Ja, so, und dann erzähl weiter. Wie war es mit dem Freund dann? Ja, das ist dann so gekommen, dass ich also dann erstmal Wochen brauchte, um mir überhaupt klar zu werden, was ist eigentlich mit dir los? Ja, es war ja dann so, dass das mir so gut gefallen hat, dass ich mich dann direkt das Wochenende drauf in meinen Wagen gesetzt habe und alleine das erste Mal erkundet habe. Das war sehr schwierig. Das glaube ich, ja. Das war total schwierig. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, also ich habe mich also auch nicht getraut, irgendwen anzusprechen. Ich habe da nur an der Bar gesessen, habe meine Drinks getrunken, habe die Leute beobachtet und fand das total faszinierend. Und irgendwann habe ich mir dann einen Rechner angeschafft und bin ins Internet gegangen. Und wie das eben so ist bei einigen großen Anbietern von Internetprogrammen, gibt es dann diese tollen Chats. Auch schwules Chats. Und dann bin ich da mal reingegangen. Ja. Und dann passierte es. Und dann kam irgendwann mitten in der Nacht, es war nicht viel los, eine Nachricht, ich bin so alleine, keiner mag mich. Und da habe ich dann darauf geantwortet, wieso nicht? Und damit fing es an. Das ist dein Freund jetzt? Ja. Das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Der wohnt 800 Kilometer weit entfernt. Ihr Armen. Ja, Ich sagte das, ja. Auf jeden Fall, wir haben das dann so ein halbes Jahr getrieben. Ja. Dass wir uns also Faxe, E-Mails geschickt haben und so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Ziehung, ich habe Urlaub, ich möchte mal ein Wochenende, mal sehen. Ein halbes Jahr gar nicht persönlich Kontakt? Nein, gar nicht. So, ja. Ja, und dann bin ich nach einem halben Jahr Wochenende mit Bauchschmerzen eigentlich da runtergefahren. Und ja, ich komme da zur Tür rein. Es macht mir ein etwas kleinerer Mensch die Tür auf. Ja, es war irgendwie eine ganz komische Situation. Man ist ja auch total fremd. Und das war auch total erledigt von der Tour. 12 Stunden Autobahn, das war schon der Horror für mich. Ja, das Erste, was ich dann gemacht habe, so, ich gehe in eine Badewanne. Und vielleicht kam er dann gleich mit. Ein bisschen entspannen. Ja, und dann, ich hörte ihn nur irgendwas hinten in der Küche so am Umbasteln. Ja. Dann kam er so am Bad vorbei, schmiss einen Blick rein. Ich habe mich richtig erschrocken und war dann wieder verschwunden. Und hat dann also schön gewartet, bis ich fertig war. Und dann haben wir uns dann unterhalten. Und das, irgendwie waren wir dann so müde, da sind wir ins Bett gegangen und sind dann auch eingeschlafen. Dann gab es denn den ersten Sex? Ja, den Tag da drauf. Und wie war er? Göttlich. Weißt du, was mich wirklich erstaunt an der Geschichte ist? Gut, das hört man immer wieder, dass Leute vielleicht auch, wenn sie älter sind oder sogar sehr viel älter sind, lesbische Tendenzen oder schwule Tendenzen in sich spüren. Aber mich wundert schon, dass du nicht so ein bisschen in der Fantasie mal in der Richtung doch getickt hast früher. Gar nichts. Ich sag mal so, möglicherweise habe ich es mir nicht eingestanden oder falsch interpretiert. Kann sein, ja. Verdrängt so oder so, aber ich weiß, jetzt nachdem wir also jetzt fast 2 Jahre zusammen sind, das heißt also alle 14 Tage in Düsseldorf in den Flieger und dann ab nach München. Nach München. Und das gleiche dann sonntags wieder zurück. Weiß deine Ex-Frau davon? Ja. Und wie hat die darauf reagiert, als sie es dann... Das interessiert mich nicht. Ihr habt keinen dollen Kontakt, nein, und gar keinen Kontakt. Nein. Jetzt ist mir nicht so ganz klar, was ich damit zu tun habe. Ganz einfach. Die Sendungen, die du gemacht hast, wo Leute ihre Probleme mit der, ich sag's mal so ganz einfach, Umstellung der sexuellen Orientierung haben, die haben dann auch davon erzählt, wie sag ich's meiner Mutter, wie sag ich's meinem Vater. Ja. Und da ich ja nun mal in einem Alter bin, wo die Eltern natürlich dann relativ alt sind, und da zudem auch noch krankheitsbedingt bei meinen Eltern Schwierigkeiten auftreten. Und ich konnte die überhaupt nicht mehr einschätzen. Mhm. Ich saß so in einem luftleeren Raum, sag ich's jetzt, wie sag ich's ihnen? Hast du es ihnen gesagt? Nach einem Jahr. Und wie haben sie darauf reagiert? Ja, es war fantastisch. Fantastisch. Meine Eltern sind total abgegangen. Ich habe es ihnen auch nicht erzählt, sondern ich habe eine Dummheit begangen. Wir haben also immer wieder Faxe und E-Mails geschickt Und da ich ja eine Katze habe, die ich ja nicht ständig mit mir rumschleppen kann, sind meine Eltern also immer in meine Wohnung gefahren und haben dann Katze gefüttert. Und die Faxe gelesen. Und irgendwann ist ein Fax liegen geblieben. Ah ja, ich verstehe. Da war's. Also, Sascha, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn die Eltern, vor allen Dingen, wenn sie auch schon sehr viel älter sind, so darauf reagieren. Ich freue mich persönlich, dass wir durch diese Sendung ein bisschen dir geholfen haben oder dir irgendwie da was geöffnet haben. Freue ich mich sehr. Ja, das war total fantastisch. Ich hoffe, dass das immer wieder mal passiert. Ist natürlich ein toller Effekt dieser Sendung. Freue ich mich sehr. Ja, und der Endpunkt ist jetzt am nächstes Wochenende, machen wir es also perfekt. Ich breche hier alle meine Brücken zusammen und ziehe dahin. Nach München? Ja. Das ist jetzt eine tolle Sache. Es ist total klasse. Lieber Sascha, schön, dass du mich erreicht hast. Ja, finde ich auch gut. Du grüßt ganz herzlich deinen Liebsten von mir. Mach ich. Wie heißt er? Roland. Den Roland in München grüßt du ganz herzlich. Und euch beiden eine tolle Liebe und ganz viele glückliche Jahrzehnte. Ich wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao. Michaela, 18 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Michaela. Hallo. Ich muss erst sagen, dass ich ein bisschen Angst habe oder ein bisschen nervös bin. So. Das ist völlig normal. Aber ich sag dir, das ist gleich nach ein paar Sekunden vergessen, wenn wir beide erstmal so richtig uns gut unterhalten. Na gut. Sag mal den Anlass des Anrufs. Also mein Anlass ist, ich habe letzte Woche mit meinem Vater telefoniert und da habe ich ihm halt gesagt, dass ich mit 4 Jahren missbraucht wurde. Und von wem? Von einem Ex-Freund von meiner Mutter. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe seitdem zwar nicht mal mit ihm gesprochen, aber ich weiß es auch nicht so genau, ob er das gut aufgenommen hat oder eher weniger gut aufgenommen hat. So. Du bist, wie hat er denn im ersten Moment darauf reagiert, als du das gesagt hast? Also in dem ersten Moment eigentlich ganz gut so, also nicht so unbedingt abgeschreckt. So. Ja, war er nicht entsetzt oder war er nicht empört oder sauer oder... Ich habe eigentlich erst damit gerechnet, dass er sauer ist und sagt irgendwie, ich glaub dir nicht, du lügst doch. Und nein, sowas, so meinte ich es gar nicht, sauer auf den Täter, auf den Mann. Also ich hatte eigentlich so gar nicht den Eindruck. So, also so nach, wir haben uns danach noch so kurz unterhalten, hat er die Vorwürfe meiner Mutter gegeben, dass sie halt damals nicht so für mich da war und nicht so auf mich aufgepasst hat. So. Hast du den Eindruck, dass er dir geglaubt hat? Teilweise schon, ja. Aber nur teilweise? Ja, nur teilweise. Teilweise auch nicht. Also ich weiß nicht so ganz. Warum hast du das nicht deiner Mutter erzählt? Also meine Mutter weiß davon, dass ich missbraucht wurde. Ach so. Am Anfang hat sie es mir gar nicht geglaubt. Wie lange weiß die Mutter das schon? Sie weiß es jetzt 4 Jahre. Und warum hast du das jetzt so spät erst deinem Vater gesagt und dann auch nur am Telefon? Ich hätte es ihm auch gerne persönlich gesagt. Das Problem ist, mein Vater wohnt in Stuttgart und ich wohne in Bochum. Mhm. Und und ich sehe den höchstens 1-2 Mal im Jahr. Gut, das erklärt jetzt das Telefon, aber warum hast du es ihm nicht schon vorher gesagt? Ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Angst davor vor seiner Reaktion, so. Weil ich nicht so ganz wusste, wie er reagieren würde. Und sonderbar ist ja auch, dass deine Mutter, die es so lange weiß, es ihrem Mann nicht erzählt hat. Ich weiß nicht, sie wollte es mir überlassen. So. Wie oft ist das passiert damals? Also das ging ein Jahr. Ein Jahr. Und das ging fast jeden Tag. Und da warst du ein 4-jähriges kleines Mädchen. Ja. Das war ein Ex-Freund von deiner Mutter. Ja. Wieso hatte der Zugang zu dir und zu eurem Haushalt? Weil der damals bei uns gewohnt hat. Der ist damals bei uns eingezogen. Und wo war dein Vater da? Ja, meine Eltern waren damals schon getrennt. Ach so, die sind heute auch getrennt. Ja, die sind schon, ich war 2 oder 3 Jahre alt, wo sie sich getrennt haben. Ach so, das war also ein damaliger Freund von deiner Mutter. Deine Mutter war mit dem Mann zusammen. Ja, genau. Ach so, ich dachte, der wäre damals ein Ex-Freund von deiner Mutter gewesen. Nee. Heute ein Ex-Freund. Ja, jetzt ist er ein Ex-Freund mittlerweile. Mhm. Als du das deiner Mutter erzählt hast, war die denn nicht vollkommen entsetzt, dass das passiert ist, dass dieser Mann schon. Das gemacht hat? Mhm. Also die war ziemlich sauer darüber. Sie hat gesagt, ich lüge, ich hätte mir das alles nur aus den Finger gezogen und ich hätte das irgendwo auf der Zeitung aufgeschnappt und so. Also. Ach so, sie war auch wiederum nicht entsetzt über den Mann, sondern entsetzt über dich und hat dir nicht geglaubt. Genau. Das verstehe ich nie, wie Eltern so reagieren. Da würden bei mir doch alle Alarmglocken schrillen und wären natürlich erstmal auf der Seite meines Kindes. Keine Ahnung. Hast du es denn sonst irgendjemandem noch erzählt? So danach habe ich, also ich habe auch 4 Jahre im Heim gewohnt letztes Jahr. Also bis letztes Jahr. Und da ist es eigentlich erst rausgekommen durch ein Jugendamtgespräch, was ich damals hatte. Mhm. Und da sagte halt schon eine Betreuerin irgendwie, dass sie den Eindruck hat, dass früher halt noch irgendwas war. Und da ist es erst wieder so richtig zur Geltung gekommen. So, weil ich es halt auch 10 Jahre verdrängt habe. Ja, du bist jetzt 18 Jahre, sagen wir mal. Es ist lange her, aber auch noch nicht so ganz lange. Ja. Hast du denn für dich irgendwie etwas überlegt, dass du diesen Mann vielleicht anzeigen möchtest? Na, ich hätte mir das schon mal überlegt, irgendwie den anzuzeigen, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst davor, den anzuzeigen. So. Wieso bist du ins Heim gegangen eigentlich? Oder musstest du ins Heim gehen? Ja, ich muss, also es war damals 96, war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da sagte man damals, ich müsste mich entscheiden zwischen WG, Internat oder zu Hause. Na, da ich nicht mehr nach Hause wollte, habe ich gesagt, ich gehe ins Heim. Und warum wolltest du nicht mehr nach Hause? Weil ich mit meiner Mutter teilweise auch ziemliche Schwierigkeiten hatte. Und also ist das Verhältnis auch heute eigentlich nicht sehr dolle mit ihr? Doch, mittlerweile ist es ganz gut. Ach so. Nun sind 4 Jahre vergangen. Du hast es ihr vor 4 Jahren erzählt. Damals hat sie kritisch reagiert oder skeptisch zumindest. Ja. Wie ist es heute? Glaubt sie dir denn heute richtig oder immer noch ein bisschen? Ja, heute glaubt sie mir. Ist denn von deiner Mutter aus nicht der Vorschlag gemacht worden, diesen Mann zeigen wir jetzt an? Nee. Hat sie noch Kontakt zu ihm? Weiß sie, wo er existiert? Nee, gar nichts. Gar nichts. Also seit sie sich damals getrennt haben, besteht eigentlich gar kein Kontakt mehr. Jetzt hast du unser Gespräch angefangen damit, dass du erzählt hast, dass du deinem Vater davon berichtet hast. Ist dir jetzt unwohl, bereust du das, dass du ihm das erzählt hast? Manchmal irgendwie schon. Dass ich bin nicht so ganz sicher, irgendwie bereue ich es doch schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht wird ihm jetzt so einige Dinge klarer irgendwie, weil ich habe auch verschiedene Krankheiten jetzt dadurch. Was war denn eigentlich der Impuls, jetzt zu sagen, jetzt rufe ich ihn an? Ich warte auch nicht darauf, bis ich ihn wieder sehe. Ich rufe den jetzt an und sage ihm das. Ich weiß nicht, das kam irgendwie ganz spontan irgendwie. Ich hatte einen Tag über nachgedacht irgendwie und ich weiß nicht, dann habe ich ihn halt abends angerufen und habe ihm das halt einfach gesagt. Du hast aber wegen dieses sexuellen Missbrauchs selbst auch noch keine therapeutischen Dinge gemacht? Keine. Doch, ich bin immer noch in therapeutischer Behandlung. Und dort wird das auch besprochen und behandelt? Ja. Na, das war aber jetzt ein bisschen zögerlich. Ja, doch, schon. Warum warst du gerade zögerlich? Nur so. Hast du es deinem Therapeuten gar nicht erzählt? Von dem Missbrauch schon. Aber was nicht? Ja, dass ich das jetzt zu meinem Vater gesagt habe, habe ich meinem Therapeut nicht so ganz wirklich gesagt. Warum nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Versuch's doch mal. Es ist doch eigentlich nichts Schlimmes, wenn du das deinem Vater erzählst. Und er wird ja in irgendeiner Weise darauf reagieren. Ja, schon, aber ich weiß nicht so ganz. Vor was hast du denn Angst oder Sorge? Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also, das ist eine komische Sache mit dem Vater, dass er nun auch so eher distanziert reagiert hat. Ich finde das sehr seltsam. Ich möchte dich auch mit meinem Psychologen jetzt nochmal verbinden, ja. Michaela. Vielleicht kann er dir da auch nochmal ein bisschen was zu sagen, wie du auch mit den Eltern noch weiter umgehen solltest. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass du das machst, weil das ist sicher für dich auch eine Erleichterung, ne? Das vielleicht immer mehr zu erzählen. Ja, ein bisschen ist es auch schon so Erleichterung, dass ich jetzt schon weiß, dass beide Elternteile doch genau, wissen. Ganz genau. So. Und auch so ein, ich glaube, das ist auch noch wieder so ein Schritt, jetzt hier anzurufen, ne? Und das hier mir zu erzählen als fremder Person und so vielen anderen fremden Menschen, die zuhören. Ja, schon, aber irgendwie, ich musste einfach mit irgendjemandem darüber sprechen und da ich deine Sendung fast jeden Tag gucke irgendwie. Also ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Und ich fände es auf jeden Fall auch gut, wenn du das alles auch noch deinem Psychologen erzählen würdest. Jetzt auch deine Probleme mit dem Vater und wie der reagiert hat. Und ich finde es auch noch gut, wenn du mit meinem Psychologen jetzt ein paar Worte redest, Michaela. Okay. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Als nächstes habe ich... Ach, ich habe noch einen Fax hier, das wollte ich euch noch vorlesen. Hallo, Renate schreibt... Hallo, Jürgen. Was hältst du eigentlich von der Geschichte zwischen Christian Anders und Michael Leichner? Geld ist doch nicht alles. Also liebe Renate, ich will dir sagen, ich habe vorige Woche nachts eine Wiederholung von der Kollegin Bärbel Schäfer gesehen im Fernsehen, Talkshow. Da war Christian Anders zu Gast mit seiner Freundin und da wurde diese ganze Geschichte, die ich jetzt gar nicht erzählen will für euch, die ihr das nicht mitbekommen habt, weil es ist wirklich Schmierentheater, wurde da ausgebreitet. Christian Anders offensichtlich sehr schwer krank. wurde befragt und alle waren da. Ich fand es nur widerlich. Ich fand es nur widerlich und habe wirklich die böse Vermutung, dass es nur um eine PR-Geschichte geht. Es kann aber durchaus sein, dass er schwer krank ist, und umso schlimmer finde ich, dass es so eine PR-Geschichte geht. Also ich war peinlich berührt vor dem Fernseher und habe mich fast schon geschüttelt vor Entsetzen, dass Menschen das überhaupt machen. Ich glaube, dass Christian Anders durch diese Geschichte auch viele Fans, die er noch hat von früher, das war ja ein großer Schlagersänger, ein großer Schlagerstar, vergrault hat und sehr abgesunken ist. Ich fand es fürchterlich. Kann ich gar nicht weiter was zu sagen. Barisch ist bei mir. 19, morgen. 19 Jahre alt. Hallo, morgen. Ja, hi. Erstmal, deine Sendung ist klasse. Danke, Barisch. Was ist das für ein schöner Name? Ist das ein türkischer Name? Ja. Barisch. Auf Deutsch heißt das Frieden. Frieden? Mhm. Auf Türkisch heißt Barisch Frieden. Das ist ja toll. Ja. Dann habe ich das jetzt auch mal gelernt. Klingt aber auch sehr schön, Barisch. Ja. Erzähl, warum hast du angerufen, Barisch? Ich habe ein ganz großes Problem. Es geht um ein Mädchen. Ja. Traumhaft schön. Mhm. Habe ich in Spanien kennengelernt, letzte Woche in Lloret de Mar. Ja. Ja, und kennengelernt, da haben wir uns auch jeden Tag in der Disco gesehen und so. Auch eine Touristin, eine Deutsche? Ja. Mhm. Ja, haben uns kennengelernt, auch getanzt, getrunken. Ja, und irgendwie habe ich mich auch in die verknallt, ne? Mhm. Im Urlaub. Mhm. So weit, so gut. Ja, das Problem ist dann halt nur, dass sie irgendwann anfing, dass sie eine 7-jährige Beziehung hatte. Aha. Also das war wohl der erste Freund in ihrem Leben. Wie alt ist sie denn? 21, 7-jährige Beziehung. Ja, mit 14, ne? Mhm. Ja, und dass sie gesagt hat, dass sie jetzt absolut keine Beziehung will. Mit also dir? Ich weiß es. Ja, nein, nicht mit mir. Ich habe ihr ja nichts gesagt, oder sie weiß davon nichts. Mhm. Ach so. Das ist ja mein Problem. Ach genau. So. Ihr habt gar nicht Händchen gehalten oder rumgeknutscht oder sowas? Gar nichts? Nee, nur getanzt. Nur getanzt? Und nett unterhalten so miteinander? Ja, ja. Ach so. Und sie hat zu dir gesagt, sie will gar keine andere Beziehung, weil sie einen Freund hat? Nein, die hat keinen Freund mehr. Die 7-jährige Beziehung hat ihr wohl gereicht. Ach so. Ach so. Ja. Ja, wo liegt das Problem jetzt? Und sie... Ja, und ich denke nur noch an sie. Das ist komisch. Ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Ich meine, wenn ich das jetzt sage und sie sagt, ja, weiß es doch, ist auch wieder blöd. Ich verstehe, aber du musst mir nochmal erklären, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Vielleicht ist es auch untergegangen in der Leitung. Hat sie gesagt, sie möchte keine Beziehung haben im Moment? Ja, kein Freund, also keine Beziehung. Ach so. Also ich weiß es ja. Mhm. Wo wohnt sie denn jetzt? In Kref, hinter Duisburg. Und wo wohnst du? In Köln. In Köln, also nicht so weit auseinander. Ist ja gar nicht weit, und ja. Habt ihr so Telefonkontakt miteinander? Jeden Tag. Jeden Tag? Ich telefoniere jeden Tag, auch nur so Kurztelefonate, so wie geht dir und so. Und das ist alles so eigentlich sehr nett und sehr freundlich? Sehr nett, sehr freundlich, ja. Und dann habe ich ihr auch mal getextet, ob sie mal runterkommen, nach Köln feiern und so. Ja. Da kam dann von ihr dieses, muss ich mir noch überlegen. Mhm. Das hat mich dann auch ein bisschen irritiert. Naja. Wie lange seid ihr jetzt wieder zurück aus Spanien? Eine Woche jetzt. Eine Woche. Und fast jeden Tag telefoniert, sagst du? Jeden Tag telefoniert. Und die Zeit in Spanien war einfach super toll? Super toll, und ja. Sie ahnt überhaupt gar nichts, was in dir vorgeht? Mhm. Hm, wenn man jetzt in die Frau reingucken könnte, ne? Was in dir vorgeht? Ja, das ist mein Problem. Also ich finde die Idee gut, die du gerade gesagt hast, dass du sie mal einlädst, hier nach Köln zu kommen, dass ihr vielleicht nett was miteinander macht, irgendwie ins Kino geht oder mal tanzen oder weiß ich was. Mhm. Und wenn, natürlich muss sie das sich ein bisschen überlegen, ist doch klar. Und wenn das noch eine Woche dauert, ne? Und wenn das noch eine Woche dauert, ist ja auch nicht schlimm. Und wenn es 2 Wochen dauert, ist es auch okay. Mhm. Und dann, Barisch, musst du ihr das sagen. Dann musst du ihr die Liebe gestehen. Ja, klar. Wird doch schwer. Ja, das wird schwer. Und wir wollen alle hoffen, dass sie dann sagt, ja, ich dich auch. Ne? Ja, klar. Und wenn es nicht der Fall ist, dann weißt du aber, woran du bist. Und das hat ja auch auf jeden Fall. Und das hat auch sein Gutes. Also ich würde das mal so ein bisschen weiter das Feuer am Lodern lassen. Okay. Und versuch sie nett einzuladen und dann tischt ihr die schöne Neuigkeit. Oder vielleicht ahnt sie das ja auch dann auf. Ja. Alles Gute, mein Lieber. Alles klar. Toll, Dankeschön. Toll, toll. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema Überfälle. Wer von euch ist in eurem Leben schon mal überfallen worden? Wo und wie auch immer, was da passiert? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Und um 1 Uhr sind wir da im Radio, bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Ciao.